weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute habe ich ganz fantastische Nachrichten für Sie, nämlich es gibt wieder ein Wintergartenprogramm ab 15. Juli 2021. Endlich ist es soweit, sagen die Macher vom Wintergarten in Berlin, dem neuen übrigens, dem neuen alten neuen. Also mit dem ganz alten hat es nichts mehr zu tun, aber seit 2014, wo noch kräftig rumgewerkelt wurde an dem Interieur, an dem Kellerteil des Wintergartens, also dem Souterrain, da habe ich damals mit Herrn Strecker sprechen können. Da war natürlich die Frage, ob Sie, wenn Sie jetzt nach Berlin wollen im Jahr 2021, ob es da ein Programm gibt im Wintergarten. Und ich kann Ihnen sagen, ja, sehr schön, es gibt es. Und witzigerweise, zwischen 2014 und jetzt scheint gar keine Zeit vergangen zu sein, denn dieses Programm ist wieder auf die 20er Jahre aus. Und wenn man auch in Amerika die 20er Jahre und das deutsche Kabarett ganz besonders liebt, zum Beispiel das Jobside-Theater in Tampa, das gerade den Struwwelpeter wirklich kabarettmäßig im Jahre 2021 auf die Bühne gebracht hat, man ist so froh, dass man diese Stadt wieder für sich hat, Berlin. Sie können hin. Also, wir werden wieder spielen, heißt es im Wintergarten. Ab 15. Juli 2021 geht es weiter mit unserer leider durch den ersten Lockdown nach nur 4 Wochen unterbrochenen Show 2020, die 20er Jahre Varieté-Revue. Na, das war ja im Jahr 2020. Jetzt haben wir ein Jahr später. Wir freuen uns sehr, sagen die Menschen vom Wintergarten in Berlin. Das ist ein Kabarett übrigens natürlich, das Varieté-Theater, dass wir für diese wunderbare Inszenierung nun endlich doch noch die geplante mehrmonatige Spielzeit möglich machen können. Und wir hoffen sehr, dass wir Sie alle ganz bald wieder im Wintergarten Varieté begrüßen dürfen. Das hoffen wir auch. Und hierzu dann die ganzen Ausführungen, die ich mit dem Macher, mit dem Herrn Strecker selber besprochen habe. Und er hat da sehr ausführlich drüber berichtet, was Sie in unserer Sendung jetzt also hören können mit dieser neuen Einleitung. Die Wiedereröffnung ist streng an die Einhaltung der vom Senat vorgegebenen Hygienemaßnahmen gebunden, die Sie im Einzelnen nachlesen können, und zwar auf der Webseite, wie gesagt, wintergarten-berlin.de. Und da ist es natürlich vorausgesetzt, dass Sie entweder ein negatives Corona-Testergebnis, welches nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen können, vollständig geimpft oder genesen sind und Sie sich hier vor Ort registrieren müssen, vorzugsweise mit der Luca-App, beim Bedarf auch per Formular. Des Weiteren sind wir verpflichtet, Ihre Identität anhand eines gültigen Lichtbildausweises zu kontrollieren. Also, da geht es um Ihren Theaterbesuch im Wintergartenvarieté und Sie sehen, Sie sind abgesichert. Alle Besitzer einer Karte oder einer Zutrittskarte, möchten wir hier sagen, möchten wir daran erinnern, dass Sie ab dem 15. Juli 4 Wochen Zeit haben, diese Karte einzulösen. Also das sind natürlich diejenigen, die im Jahr davor auch schon Karten gekauft hatten und sie natürlich nicht benutzen konnten. Und es gibt eine Telefonansage bzw. eine Telefonnummer, wo Sie dann in Berlin auch nachfragen können, die 030 588 433. Wir geben Ihnen dann nochmal die Informationen für die Wintergarten-Webseite an. Für Fragen, die Sie zu bereits gebuchten Karten, Gutscheinen und so weiter haben, stehen natürlich dieses Wintergarten-Varieté gerade und zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, sagen Sie. Ab sofort hat auch unsere Theaterkasse wieder für Sie geöffnet, falls Sie persönlich vorbeikommen möchten, in Berlin. Diese befindet sich zurzeit nicht wie gewohnt in unserem Zauberladen, sondern im Foyer des Theaters, welches Sie durch den Haupteingang erreichen. Die Öffnungszeiten der Kasse sind 11 Uhr bis 18 Uhr, montags bis freitags. Und da geht es eben darum, was wird jetzt gespielt in diesem Wintergarten. Das ist natürlich ganz fantastisch mit Foto hier ausgewiesen. Und da geht es bald wieder los. Und da gibt es die Flying Bach, Carité steht hier und dann natürlich die 20er Jahre Varieté Revue. Also, das ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Und jetzt möchte ich Sie einladen, sich anzuhören, was ist das, dieser Wintergarten? Und hier haben wir zum Beispiel angekündigt für den 17.09. Da haben wir Ute Lemper, dann haben Sie Vaudeville, Varieté 11, Flying Bach, wie gesagt, Big Band Battle, ein rätselhafter Schimmer, also es ist ein volles Programm und Konstantin Wecker Solo ab dem 23.08. Also, wie gesagt, freuen Sie sich auf das Programm im Wintergarten, gehen Sie hin, es ist immer ein Dinner, das heißt, Sie können dort essen, Sie können dort vor der Bühne quasi ihr Abendessen einnehmen. Show and Dine, Show and Wine, Restaurant und Le Bistro gibt es alles. Exquisites Dinner zur Show. Lassen Sie sich auch kulinarisch verführen. Vom ausgefallenen Snack bis zum erlesenen 3-Gänge-Menü. Und genießen Sie die Show bei einer guten Flasche Wein, einem prickelnden Glas Champagner oder einem raffinierten Cocktail. So, und jetzt bin ich voll Begeisterung, stehe ich hier und hoffe, dass Sie bald jemanden sagen, hören, hereinspaziert. Das kennen Sie ja aus Varietés. So, und jetzt zu unserem Gespräch mit Herrn Georg Strecker, der Macher des Berliner Varietés ist, nämlich des Wintergarten-Varietés und der immer voller Ideen steckt. So, Ihnen viel Spaß bei unserer heutigen Sendung. Denken Sie noch daran, dass es eine Ausstellung gibt in Tampa mit 1000 Stücken der Berliner Mauer und mit den Kleidern meiner Mutter, die noch bis zum 4. Juli, also noch eine Woche hier, geht, wenn Sie diese Sendung hören, zum ersten Mal hören. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß, auch wenn Sie vor Ort ein bisschen Kabarett machen wollen. Da läuft auch noch der Struwelpeter in den Juli hinein, nämlich als Shockheaded Peter vom Jobsite Theater. Und das heißt jobsitetheater.org im Internet. Und da können Sie auch Karten für noch erstehen. Weiße Gesichter, schwarze Hüte, tolle, fantastische Kostüme. Und auch hier in Florida eine Art Berliner Programm, so ein bisschen mit der Überleitung zum Varieté, das Sie in Berlin natürlich im Original finden können. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse und natürlich bei dem Wintergarten Varieté in Berlin dafür, dass es uns allen ganz wunderbare Unterhaltung bietet. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Herrn Georg Strecker vom Wintergarten Varieté in Berlin unterhält. Viel Spaß dabei. Wir sitzen in einem Büro über einem ganz tollen Varieté, einem sehr typischen Berliner Varieté und mit dem Chef eigentlich des Hauses, mit Georg Strecker. Herr Strecker, wie lange machen Sie das schon? Und ich nehme an, dass Sie auch eine Geschichte des Managements hinter sich haben, oder ist das Wintergartenprojekt Ihr erstes großes Projekt? Nein, ist es nicht. Erstmal schönen guten Abend oder guten Tag. Ja. Ist es nicht und ich mache das jetzt hier im Wintergarten seit jetzt ziemlich genau 16 Jahren, also seit 1998 und habe aber schon auch, sagen wir mal, grob gesagt, zwei andere Vergangenheiten. Die eine war, dass ich 5,5 Jahre ungefähr so eine Art Zirkusdirektor war mit einem Projekt von André Heller, sehr bekannter österreichischer Multimedia-Artist und macht Performances, alles Mögliche. In den letzten Jahren zum Beispiel Afrika, Afrika hat er auch gemacht. Und das Projekt damals hieß Chinesischer Nationalzirkus. Da war ich, wie gesagt, 5,5 Jahre in Deutschland und Österreich hauptsächlich unterwegs. Und davor war ich Tourneeleiter im Rock'n'Roll-Geschäft. Damals noch angelernt, glaube ich, war der letzte, der noch persönlich angelernt wurde vom großen Fritz Rau, der ja dieses Rock'n'Roll-Geschäft in Deutschland und auch das Open-Air-Geschäft hier quasi groß gemacht und überhaupt erst zu einem Business gemacht hat, zusammen mit seinem Partner Horst Lippmann. Und da, wie gesagt, habe ich so meine ersten Gehversuche im Showgeschäft gemacht und jetzt bin ich im Wintergarten. Und der Wintergarten war ja irgendwann auch mal mit André Heller verbunden, oder nicht? Oder? So ist das. Der André Heller ist ja zusammen mit dem Bernhard Paul quasi, die beiden sind ja die Gründungspaten hier des neuen Wintergartens an der Potsdamer Straße. Der alte historische war ja an der Friedrichstraße. Und 1992, als noch nicht offiziell beschlossen war, dass Berlin wieder die Hauptstadt werden würde, aber das schon so quasi ein bisschen in der Luft lag, hat halt eben hier einer der wichtigsten Kulturveranstalter in Berlin, Peter Schlenko, hat eben damals, das schon visionär vorausgesehen, dass Berlin dann doch wieder drastisch auch an Bedeutung zulegen wird und hier ganz andere Dinge passieren werden als während der Inselzeit zwischen den beiden Deutschlanden. Und der hat dann diese beiden Männer, den André Heller und den Bernhard Paul, wieder an einen Tisch quasi gezerrt, kann man fast sagen, die sich ja jahrelang wirklich spinnefeind waren und buchstäblich überhaupt nicht miteinander geredet oder sich irgendwie angeguckt haben, weil sie sich gleich bei der Gründung des Zirkus Roncalli, den sie ja gemeinsam aus der Taufe gehoben haben, dann irgendwie nach einem halben Jahr gleich zerstritten hatten, sehr heftig, und haben dann wirklich, waren sich in heftiger Feindschaft zugetan. Und der hat die beiden dann an einen Tisch wieder geholt und hat gesagt, Mensch, ihr Jungs, wir haben doch alle irgendwie diese gleiche Liebe zu dieser Kunst, zu diesen Varieté-Künsten, und der Wintergarten war eigentlich das Flaggschiff in Berlin hier von den Varietés vor dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt besteht die Chance, dass Berlin hier wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird. Und sollten wir nicht hier Berlin wieder einen Wintergarten bescheren? Und dann haben die sich tatsächlich, hat er also hingekriegt, dass die beiden sich dann wieder an einen Tisch gesetzt haben mit ihm zusammen. Und dann haben die das ausgeheckt und haben es auch gemacht. Und 92 im September wurde es dann hier festlich eröffnet. Zur Premiere waren dann so illustre Menschen da, wie zum Beispiel Siegfried und Roy, extra aus Las Vegas gekommen. Und so war das mit dem Wintergarten. Und zwischendurch war mal zu und dann. War mal ein knappes Jahr, nur war mal quasi wegen Renovierung geschlossen. Wurde auch viel renoviert dann. Und seit 2010. Haben wir jetzt hier mit einer neuen Gesellschaft das wieder zum Leben erweckt. Das erste Programm, das wir dann gemacht haben, war mit Meret Becker. Das war auch ganz wunderbar. Hieß auch so, die fabelhafte Varieté-Show, und war auch ganz bezaubernd. Und seitdem haben wir hier einige andere tolle Shows hingelegt, bis jetzt aktuell zu der, die jetzt vor zwei Wochen gestartet ist, der helle Wahnsinn. Vor uns liegen jetzt hier fünf verschiedene Shows, muss ich sagen. Nicht? Das ist natürlich fantastisch. Und das heißt, dass sie auch eine Kontinuität bieten, aber auch immer wieder was Neues. Nicht? So ist das, ja. Also unser Programmkonzept ist im Prinzip so, dass wir 3 bis 4 Mal im Jahr eine eigene Show hier aufsetzen. Die läuft dann immer 3 bis 4 Monate circa. Also immer alles selber produziert. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wir hatten, glaube ich, bisher nur 2 oder 3 Mal quasi Shows, die wir extern mehr oder weniger eingekauft haben, wo wir dann selber nicht mehr viel dazu getan haben. Normalerweise produzieren wir es selbst. Das heißt, wir haben irgendeine Show-Idee. Dann überlegen wir, mit welchen Künstlern könnte man das einlösen oder vielleicht vorgeschaltet sogar noch erstmal, naja, wen könnten wir als Regisseur dafür verpflichten? Manchmal kommen auch Leute mit Showideen zu uns und dann setzt man sich hin und überlegt, ob man das macht. Und so entsteht das dann. Machen wir immer 3 bis 4 Shows im Jahr. Das ist unser Hauptstandbein. Da das hier in Berlin in den letzten Jahren natürlich dieses riesige Kulturangebot, was natürlich alle so fasziniert und für die Menschen, die hier leben, aber auch für die, die nun mal zu Besuch kommen, so total faszinierend und großartig ist und wirklich großartig ist, ist natürlich für die, die es anbieten, schon auch sehr, sehr schwierig manchmal. Und so ist es, dass praktisch die meisten hier in Berlin das gar nicht schaffen, das ganze Jahr über 365 Tage zu spielen, sodass eben auch wir, ähnlich wie viele andere Theater, dann auch montags und teilweise sogar auch dienstags gar nicht spielen in den ersten 9 Monaten des Jahres zum Beispiel. Da machen wir dann aber teilweise andere Veranstaltungen, Konzerte, Performances, Kabarett, also politisches Kabarett, was auch immer. Das läuft bei uns unter einer extra Reihe ins Leben gerufen, die heißt Spotlights. Und da treten dann eben Menschen auf à la Couleur, was weiß ich, Maite Kelly hatten wir vor 2, 3 Jahren mal. Jetzt werden wir Anna-Maria Kaufmann haben. Also nicht unbedingt artistisch, sondern in diesem Fall, also sprech auch. Ja, also genau. Also das sind dann einfach nur so einzelne Abende. Mhm. Kleinkunst könnte man sagen, wenn das jetzt Anna-Maria Kaufmann ist jetzt, glaube ich, eher nicht direkt Kleinkunst. Aber dann halt eben auch so Leute wie Hans-Joachim Heiß, das ist der Mensch, den man kennt aus der ZDF-Heute-Show, den Gernot Hassknecht, der immer so super Wutausbrüche hinlegen kann. Der kommt allerdings hier zu uns mit einem Heinz-Erhardt-Programm, was er auch ganz großartig kann. Ohne Wutausbrüche, genau. Ja, sehr nett, ja. Und gut, aber dann, wir hatten auch schon andere Leute hier, Judy Winter, Hanna Schigula, Dieter Hildebrand war letztes Jahr hier, also alles gestandene Leute. Alles gestandene und, Leute, auf genau. Auf einer gestandenen Bühne. Und wenn Sie jetzt diese ganzen Programme zusammenstellen, ist das Teil Ihres Jobs oder haben Sie gute Feen, die Sie mit begleiten und sagen hier, das wäre doch was, also ist das ein Team? Wie wird das gestaltet? Naja, sagen wir mal beides. Also es ist Teil meines Jobs und zwar einer der wichtigeren Teile, wobei ich sagen muss, ja, hier in diesem Haus, dadurch, dass wir ja doch eine relativ kleine Einheit sind, ja, und wir sind ja auch privat finanziertes Theater, was ohne jegliche Subventionen auskommen muss. Und das muss man immer betonen, weil in Deutschland das nicht üblich ist eigentlich. In USA wird alles privat finanziert, ja. Man kann Glück haben, wenn man Sponsoren findet. Aber in diesem Fall, wie ist das denn mit Sponsorship? Gibt es das auch dann? Das gibt es auch bei uns, aber sagen wir mal, das ist bei uns auch durchaus noch ausbaufähig. Ich will sagen, also wir würden uns da nicht wehren, wenn wir da auch noch sozusagen weitere Hilfe gewinnen könnten. Aber andererseits, Sie haben es ja gerade gesagt, so wie quasi die Amerikaner das auch nicht anders kennen, wir sind es ja gar nicht anders gewöhnt, als immer selber zu versuchen, selber über die Runden zu kommen, auch eben ohne die staatliche Hilfe. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, wir sind natürlich deswegen auch gezwungen, hier wirklich mit einem sehr schmalen, kleinen Team zu arbeiten. Hier gibt es nicht für jede Handreichung gleich eine ganze Abteilung von 3 oder 5 Leuten. Insofern schlägt das auch auf meine Ebene durch. Also in anderen Häusern würde es wahrscheinlich mindestens mal eine Zweiteilung geben. So ist es zum Beispiel auch in einem anderen Varieté-Theater, was in Berlin gibt, dass man quasi einen Geschäftsführer hat für die Showproduktion und einen anderen Geschäftsführer für den Theaterbetrieb. Das vereint sich bei mir beides in einer Person. Also ich bin quasi einerseits der Intendant im klassischen Sinne, aber auch der Geschäftsführer, Marketingleiter, Personalchef, alles, was Sie wollen. Das macht es manchmal nicht so ganz einfach. Andererseits sozusagen ist es halt hin und wieder auch mal ganz etwas einfacher, die Dinge mit sich selber zu koordinieren. Braucht man nicht erst lange Meetings. Aber natürlich birgt auch die Gefahr, dass dann alles durch das Nadelöhr Strecker muss und ich muss ja nicht immer recht haben. Ja? Und insofern kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil dessen, was Sie angesprochen haben. Natürlich spielen da auch ganz viele andere Menschen mit. Ich hole mir da sehr viel Rat ein bei Menschen, die was von verstehen. Also wir haben hier mehrere ganz tolle Leute, die uns zum Beispiel beim Casting beraten, was jetzt die Auswahl der Künstler angeht. Wir haben eine ganze Reihe sehr gute Regisseure an der Hand, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und natürlich auch im Marketing haben wir eben eine Agentur, mit der wir schon seit Anbeginn des Wintergartens übrigens, betreut die den Wintergarten, also durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Und da natürlich muss ich da und will das auch und mache das auch sehr, sehr gerne und sehr bewusst immer auf den Rat und den Input anderer Leute natürlich noch zugreifen. Hier sowohl in-house von meinem Team als auch natürlich extern. Das ist fantastisch. Und wir wollen uns gleich noch ein bisschen unterhalten über dies, nicht nur das Konzept, sondern auch vor allem das Gebäude selber. Denn das hat ja eine riesenlange Geschichte hinter sich und das machen wir jetzt gleich. Immer wieder gehen hinter der Glasscheibenwand, die das Büro vom restlichen Gebäude trennt, einige der Sekretärinnen oder kostümierten Bühnenstars vorbei. Man ist hier mittendrin im Geschehen, was Strecker natürlich liebt und alles überblicken kann. Jetzt geht unser Interview natürlich weiter. Zur Geschichte des Wintergartens. Da gibt es vor allem eine Geschichte des Gebäudes. Angefangen hat es mit unserem Gespräch heute, dass wir angefangen haben zu sagen, es wird hier umgebaut im Moment oder es wird angebaut ein bisschen. Und dann kam mir aber auch darauf, dass, und wir sprechen hier mit Georg Strecker, sollten wir jetzt hier irgendwie den Faden verloren haben, Sie sind Leiter des Hauses Wintergarten in Berlin und der Wintergarten hat eine tolle, tolle, lange Geschichte eigentlich. Und Sie haben gesagt, etwas mit Sternenhimmel. Das müssen Sie jetzt noch erklären. Also genau genommen hat er inzwischen schon zwei tolle Geschichten. Die eine ging von 1888 bis 1944. Das war der alte historische Wintergarten an der Friedrichstraße. Komme ich gleich dazu, da auch zu dem Sternenhimmel. Und aber auch hier das neue Haus an der Potsdamer Straße hat mittlerweile auch schon eine über 20-jährige Geschichte. Also eröffnet, wie gesagt, im Herbst 1992. Und wenn wir von den Gebäuden sprechen, fangen wir jetzt mal mit dem neuen Wintergarten an. Es geht ein bisschen schneller. Dieses Haus wurde auch so ungefähr, übrigens zur gleichen Zeit ungefähr gebaut, wie der alte Wintergarten gebaut wurde, so um die 1870er Jahre rum. Damals noch vor den Toren der Stadt, ja, an der Straße nach Potsdam, deswegen heißt sie auch heute noch so, als ein Patrizierhaus. Also da war Berlin am Brandenburger Tor zu Ende und wurde es hier gebaut. Dann der Mensch, der hat es schnell nach einem Jahr wieder verkauft, vielleicht hat er sich überhoben an der Finanzierung, wir wissen es nicht. Dann ging das über in einen Verleger von Musik, von Modezeitschriften damals schon, ja, er hatte sehr erfolgreiche Verleger und er hatte übrigens als Hobby eine Kollektion von Kostümen, eine riesige Kostümkollektion, nee, einfach ja. Oder Modekollektion, wenn man so will. Ja. Und da arbeiten heute noch die Studenten bestimmter Berliner Hochschulen, sozusagen können sich immer da mal diese Stücke dieser Sammlung anschauen. Das war der Herr von Lipperheide, hieß der. So. Egal, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Dann wurde es Anfang der 1910 so ungefähr, Anfang des vorigen Jahrhunderts, wurde es zu einem Kino für ungefähr 60 Jahre lang. War dann auch eines der ersten, was den Tonfilm eingeführt hat und hieß zuletzt auch so, nämlich Biophon Lichtspiele. Bio, das Leben, Phon, der Ton. Also das hatten die natürlich toll übersetzt aus dem Lateinisch-Griechischen. Und das stelle ich mir im Reformhaus unter sowas. So. Biophon, die Spiele gingen dann ungefähr bis in die 60er Jahre hinein. Und glaube, Mitte der 60er Jahre war das dann vorbei mit dem Kino und dann wurde es zuerst quasi so eine Art Jazzclub und der mutierte dann durch das Erstarken der Rockmusik generell, mutierte der dann eben auch zu einem Rockkonzertclub und war zum Schluss eigentlich, ich glaube, zusammen mit dem Dschungel war das hier die berühmteste Rock-Location von ganz Berlin, nämlich das Quartier Latin, das berühmte. Und also, das führt uns ja eigentlich auch an Ihre andere Tätigkeit in genau. Rock zurück. Wunderbar, ja. So, und da waren damals hier wirklich, also in diesen Jahren, so zwischen Mitte der 60er, also eigentlich diese ganze, als der Rock überhaupt entstanden ist, ja, in dieser ganzen Zeit bis Ende der 80er Jahre, haben hier alle, zum Beispiel heutigen Größen des deutschen Rockgeschäfts, haben hier alle auf der Bühne gestanden, ob das jetzt hier Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, aber auch zum Beispiel so Leute wie die Scorpions, die haben alle hier auf dieser Bühne im Wintergarten gespielt, nur hieß er halt damals noch nicht Wintergarten, sondern Quartier Latin. Oder zum Beispiel Nina Hagen hat ihr erstes Westkonzert hier im Quartier Latin gegeben und. Tolle Geschichte, ja. So, und dann, wie gesagt, war es noch ein Jahr lang, war es so eine Art Vorläufer der Bar Jeder Vernunft. Da kamen nämlich hier die drei Tornados an, damals eine berühmte Kabarettistentruppe. Und die haben das hier dann kurzfristig angebietet, nachdem das Quartier Latin zu Ende war. Und haben sich dann allerdings nach einem Jahr schon wieder hier verabschiedet und sind dann ja an das Parkdeck da gegangen neben den Berliner Festspielen und haben eben dort die Bar Jeder Vernunft gegründet. Und da war eben sozusagen dieses Haus dann frei hier für diese Idee von Peter Schwenko, die er dann zusammen mit Bernhard Paul und André Heller realisiert hat, dass man eben aus dieser Lokalität hier den neuen Wintergarten macht. So, jetzt kommen wir zum alten Wintergarten. Der wurde 1870 eben auch zur gleichen Zeit wie dieses Haus hier gegründet, direkt neben dem Bahnhof Friedrichstraße. Zwar sollte damals der Bahnhof Friedrichstraße Zentralbahnhof werden, wurde er zwar dann nie, aber dann hatten findige Investoren schon beschlossen, da muss jetzt mal ein großes Hotel hin. Bahnhof, Hotel, ist ja logisch. Und das Hotel wurde dann auch gebaut, war dann lange Zeit zumindest mal in Berlin und auch in Deutschland, ich glaube anfangs sogar auch europaweit führend, was jetzt zum Beispiel technische Dinge anging, waren die ersten, die elektrisches Licht hatten, die ersten mit fließendem Wasser und mit Wassertoiletten und also alles, was sich immer entwickelt hat, war da zuerst zu haben. Und unter anderem hatten die auch für ihre Hotelgäste, aber es war genauso auch offen für die Öffentlichkeit von Berlin, für jeder Bürger konnte da reinmarschieren, hatten die einen riesigen, also eine Art Glashalle gebaut, einen richtigen überdimensionierten Wintergarten. Muss man sich ungefähr so vorstellen, wie so ein großes Palmenhaus im Botanischen Garten. Also wir haben ja in Berlin so ein riesiges Ding, haben wir ja. So ungefähr war das. Ja? So, da waren also auch tatsächlich große Bäume, Palmen, Grotten, Springbrunnen, alles mögliche drin. Da konnte man so ein bisschen spazieren gehen eben. So eine Art Indoor-Park, wenn man so will. Ja? Und da haben die dann am Wochenende immer so eine Art so kleine Konzerte gegeben, um die Leute zu belustigen. Und seit dem Jahr 1888, auf dieses Jahr hat nämlich dann deswegen der Wintergarten immer seinen Geburtstag gefeiert, seit dem Jahr 1888 ist es belegt, dass man dann auch Akrobaten dazu genommen hat und das Ganze mit einer überraschenderweise, oder damals nicht so überraschend, mit einer französischen Vokabel belegt hat, weil es war halt in Preußen damals sehr en vogue, sans souci und alle Dinge, viele Dinge mit französischen Vokabeln zu belegen. Und so hat sozusagen haben die Deutschen der Welt eine Kunstgattung geschenkt mit einem französischen Namen, mit dem man in Frankreich aber diese Kunstgattung nicht verbindet, sondern einfach nur Variety, Vielfalt, ja. Versteht der Franzose darunter. Der würde jetzt aber nicht an diese Kunstform denken. So, so ist das Varieté quasi in die Welt gekommen. Und dann hat man das eben ab 1888 immer so quasi diesen Geburtstag gefeiert. Dann hat der Wintergarten zum Beispiel im Jahr 1928 nochmal die größte Ausbaustufe erlebt. Da wurde das Haus dann auf 3000 Besucherplätze erweitert. Man konnte eben essen und trinken während der Show, zumindest in bestimmten Bereichen. Und leider 1944 wurde es dann eben quasi ausgebombt in einem der zahlreichen alliierten Bombenangriffe. Und dann war eben kein Wintergarten mehr, bis eben 1992 der hier wieder eröffnet wurde. So, und jetzt zu dem Sternenhimmel. Ursprünglich war das halt eben dieses Glashaus. Und weil diese Varieté-Veranstaltungen dann so erfolgreich wurden, war dann da relativ schnell nichts mehr mit Indoor-Park und Spazierengehen, sondern es wurde eine richtige Veranstaltungsstätte und wurde nur noch Veranstaltungen gespielt, war ein richtiges Theater dann. Und da wurde das dann aus irgendwelchen Gründen anscheinend mal nötig, dass man im Jahre, exakt im Jahr 1900, hat man das umgebaut und waren auf einmal feste Wände da und eine feste Decke drüber und gar nichts mehr mit Glas. Hatte quasi der Wintergarten eigentlich seinen angestammten Namen verloren sozusagen. Natürlich hieß er weiterhin so, aber der Anlass, warum er so hieß, war irgendwie weg. Und so, dann haben die Leute sich beim Management des Hauses, bei der Leitung des Hauses beschwert und gesagt, Moment mal, das geht nicht. Das war immer so schön, wenn draußen schönes Wetter war und es wurde dunkel, dann konnte man oben immer schön die Sterne sehen, und zwar die echten Sterne. Das wollen wir bitte wieder haben. Ja, das geht nicht. So, dann hat das Management gesagt, ja, wir verstehen das, aber leider muss das jetzt so bleiben, können wir jetzt nichts dran machen, haben überlegt, was machen wir jetzt. Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee und haben gesagt, dann schrauben wir da einfach mal ein paar tausend Glühlampen rein in die Decke. Das klingt jetzt heute nicht so spektakulär, wenn man mal auf jeden Jahrmarkt geht oder nach Las Vegas, ja, oder selbst die Fassade jetzt hier des neuen kleinen Wintergartens sind schon 2200 Lampen. Ja. Aber damals war diese Glühlampe von Herrn Edison ungefähr erst vor 25 Jahren erfunden worden. Die meisten Menschen hatten überhaupt noch nicht mal eine einzige gesehen. Zu Hause irgendwie Kerzen oder Öllampen und auf den Straßen Gaslaternen. Also das war eine Riesensensation. Da sind wirklich viele Leute neben der tollen Unterhaltung, die es da zu genießen gab, dahin gepilgert, nur um mal diese Decke zu sehen mit diesen Tausenden von Sternen. Und deswegen haben wir die übrigens auch im neuen Wintergarten wieder. Da ist es zwar eine andere Technologie, aber sind auch wieder Tausende von kleinen Sternchen an der Decke. Ist es denn auch ein blauer Himmel oder ein schwarzer Himmel? Ja, der ist blau, wenn man genau hinguckt. Ja, genau. Schön. Das ist die Geschichte halt vom Sternenhimmel des alten Wintergartens. Und das hat wirklich sehr, sehr viel zu diesem Nimbus beigetragen. Neben den tollen Künstlern, die da aufgetreten sind. Und Sie haben gesagt, dass man jetzt demnächst dann wahrscheinlich wegen der Toiletten kommt und nicht wegen dem Sternenhimmel. Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist genau unser Ehrgeiz. Also wir haben ja jetzt beschlossen, für die Leute, die das Haus kennen, oder 2014, auch, ja genau. Auch gerade die Leute, die das Haus vielleicht nicht kennen, man muss sich das so vorstellen, es ist ein kleines, kuscheliges Theater mit 500 Besucherplätzen, sehr prachtvoll ausgestattet, auch sehr einzigartig, ja, im Theater selber an den Wänden. Von der Decke bis vom Fußboden bis zur Decke, so Glasvitrinen, die mit schönen Varieté-Reliquien ausgestattet sind. Also alleine, das ist, glaube ich, eine weltweite Besonderheit. Ich kenne zumindest mal kein Theater, was innen drin solche Vitrinen hat. Und also sehr prächtiges Haus, aber ein relativ kleines Foyer. Mhm. Und eben auch leider für die Toiletten war jetzt nicht riesig viel Platz. Und so das nach heutigen Maßstäben eigentlich, wenn das Haus voll ist, und das ist es ja zum Glück öfter mal, die Kapazitäten einfach nicht immer richtig ausgereicht haben, speziell bei den Damen, so dass sich da gewisse Schlangen gebildet haben. Dann hatten wir eben das gleiche Problem mit den Garderoben, auch zu wenig Platz, auch Schlangen. Und dadurch wurde das kleine Foyer quasi noch weniger nutzbar als Foyer, weil da immer so viel anderer Traffic ist. Und das hat uns jetzt mal auf die Dauer gestört und dann haben wir gesagt, okay, wie kann man das Problem lösen? Die Immobilie selber, da ist eben nicht mehr Platz, also haben wir gesagt, müssen wir irgendwie in den Untergrund gehen. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir diese Toiletten quasi neben dem Haus ist noch ein, also zwischen dem Haus und dem Büro-Seitenflügel ist noch ein, quasi ein Hof. Und der wird jetzt unterkellert, mit sehr, sehr aufwendig. Das ist in Berlin irrsinnig aufwendig, weil hier in Berlin das Grundwasser so hoch steht. Ja, und durch diese ganzen riesigen Bauten da am Potsdamer Platz ist das in den letzten Jahren eher noch prekärer geworden. Also wird jetzt erstmal eine riesige Betonwanne gegossen für ein Vermögen. Und alles, was danach dann da reingebaut wird, kostet gar nicht mehr so viel. Also schon allein diese Wanne ist wirklich das Schlimmste. Und dann werden da dort eben diese Toiletten gebaut, hinterher kommt da wieder der Deckel drauf, dann ist der Hof wieder so wie vorher, kriegt aber dann oben drüber sogar auch noch ein Glasdach über den kompletten Hof, sodass wir dann in Zukunft auch besser aufgestellt sein werden, eben was diese Foyerfläche angeht, können wir dann nämlich auch im Hof noch mitfeiern. Kann man auch. Die Tradition des in den Himmel schauens ist vielleicht doch... Genau, und dann ist der Name wieder völlig zurecht da, dann gibt es wieder einen echten Wintergarten mit einem echten Glasdach, ja, wo man keine künstlichen Sterne mehr dran schrauben muss. Müssen. Und da werden wir natürlich dann auch das so einrichten, dass wir auch da draußen mal eine Trapeznummer und eben auch Varieté-Vorführungen machen können in diesem quasi Hof-Wintergarten. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir schon den ganzen Aufwand betreiben, wäre das jetzt aber irgendwie ein bisschen schade, wenn das so eine rationelle, so eine Art Bahnhofstoilette wird und so, oder selbst halt, ja, sagen wir mal, ja, einfach nur diese Örtlichkeit, wo man da seine Bedürfnisse verrichtet, sondern wir haben gesagt, nein, warum soll das nicht auch mal ein Erlebnisraum werden, wo man einfach, ja, wo das einfach schön ist hinzugehen, wo das einfach jetzt nicht nur ist, weil man dieses Bedürfnis da erledigen will, sondern wo das einfach auch genauso zu diesem Erlebnis gehört, wie der ganze Rest des Abends. Und deswegen haben wir beschlossen, dass das jetzt, da kommt doch quasi zwischen die Damen- und den Herrenbereich, kommt eine kleine Lounge noch rein und es wird eine große Freitreppe darunter führen in den Bereich, übrigens auch ein Aufzug, damit man eben barrierefrei dann auch mit dem Rollstuhl nach unten kommen kann. Und dann wird es da unten eine Fantasiewelt werden, also sowohl in den Kabinen als aber auch drumherum, diese ganzen Korridore und diese Lounge. Und das wird eingerichtet von einer ganz wunderbaren Frau, die quasi gegenüber vom Wintergarten unsere Nachbarin ist. Und die macht, das ist eine der tollsten Hutmacherinnen, würde ich mal sagen, auf der Welt. Ja, ist auch relativ bekannt, auch international. Und die heißt Fiona Bennett, ja, kommt eigentlich aus Irland. Und die ist mit ihrem Laden, das ist ja auch mal schon alleine der Erwähnung wert, von der Friedrichstraße in Berlin an die Potsdamer Straße ganz bewusst umgezogen, weil sie das momentan hier viel interessanter und spannender findet. Und es passiert ja auch gerade sehr viel an der Potsdamer Straße. Und wir müssen sagen, dass die Friedrichstraße eigentlich eine sehr, wie soll ich sagen, sehr schicke Straße ist, aber die Potsdamer ist so ein bisschen noch... Also die ist so richtig Berlin. Da verdichtet sich Berlin so richtig, ja, komplett neu. Also da ist alles vertreten, sehr schräg, sehr bunt, sehr teilweise auch so ein bisschen trashig. Schöne und, Cafés ja, mit tausend verschiedenen genau. Stühlen und so, also ja, genau. Aktivitäten dazwischen. Und also es sind jetzt ganz viele, ja, sind auch einige Hotels haben sich in den letzten Jahren hier angesiedelt. Und es sind jetzt gerade in den letzten 3-4 Jahren sind unglaublich viel auch kreative Menschen hierher gezogen. Also Leute aus der IT, Branche, aus der Werbebranche, Galerien ohne Ende. Direkt über uns sitzt ja auch eine Galerie. Gegenüber in dem Gebäude, wo auch Fiona Bennett zu Hause ist, sitzen unglaublich viele, auch sehr renommierte Galerien. Eine zum Beispiel aus London, Blaine Southern, ist eine der international überhaupt renommiertesten Galerien. Also da ist wirklich viel los und da ist sie bewusst hierher gekommen, hat einen wunderbaren Laden direkt uns gegenüber in den Wintergarten da gesetzt, wo wir jeden Tag uns freuen, wenn wir den sehen und können ihr das zurückgeben, was sie mir mal erzählt hat, als sie da drüben saß und den Mietvertrag noch gar nicht unterschrieben hatte und hatte aber eben sich das angeguckt, ob sie das machen soll. Dann saß sie da drüben drin in diesem leeren Laden und da war der ja noch gar nicht so schön, wie er jetzt ist. Und da gingen in dem Moment gerade drüben bei uns die Lichter an im Wintergarten. Und da hat sie gesagt, boah, ist das schön. Das machen wir jetzt. So, und dann hat sie eben das tatsächlich gemacht und hat diesen Laden in einen Kleinod versorgt. Also alleine das nur anzuschauen, ist schon den Weg in die Potsdamer Straße wert. Ja, wie dieser Laden gestaltet, ist einfach ganz großartig. Und wir waren dann mal irgendwann ins Gespräch gekommen und haben gesagt, also wir hatten mal hier mal über Kleinigkeiten geredet, wo ich gesagt habe, ach, wir würden hier das mal gerne umgestalten und ich habe aber keine Idee. Und dann hat sie gesagt, ah ja, könnten wir vielleicht mal drüber reden, mein Lebensgefährte, der ist auch ganz bewandert in solchen Dingen und so weiter. Und dann, okay, dann dieses Thema wurde dann gar nicht weiterverfolgt aus irgendwelchen Gründen, aber ich habe mich dann daran erinnert und dann habe ich gedacht, die frage ich jetzt mal, ob sie nicht vielleicht Lust hat, da uns bei diesen Toiletten zu helfen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, jemand zu fragen, die Toiletten einzurichten, aber sie hat das auch total sofort mit großem Interesse und großer Begeisterung ist sie drauf eingestiegen und nur jetzt macht sie das. Also und wir sind super gespannt und ich bin ganz, ganz sicher, dass das wirklich zukünftig ein, zumindest mal ein ganz anderes, im positiven Sinne, ein ganz anderes Erlebnis sein wird, im Wintergarten auf die Toilette zu gehen als vorher. Und das über die reine Befriedigung des Problems, was man da hat, hinaus ein echtes Erlebnis auch sein wird. Sie haben ja oben, also wenn wir jetzt mal die Treppe wieder raufgehen, ja, dann haben Sie oben ein Foyer, Sie haben einen kleinen Zauberladen daneben, alles von außen sehr schon zu sehen und man kann auch draußen sitzen, vor der Tür sehe ich an Tischen nebenan und also Sie haben quasi eine ganze Front mit Angeboten, mit Dingen, die man erleben kann. außer dem Haus innen. Und wie ist es mit innen? Wenn man kommt, wie richtet man sich ein? Geht man in den Laden kaufen? Geht man einen Drink nehmen? Wie stellen Sie sich denn abends vor, wenn Sie jetzt jemandem sagen, du musst unbedingt herkommen? Naja, also wir können ja nichts weiter machen, als eben ein möglichst vielfältiges und interessantes und vielleicht verführerisches Angebot zu machen, was die Menschen dann individuell machen und wofür die sich jeweils entscheiden. Das können wir dann nicht weiter beeinflussen. Das ist, liegt aber dann. Aber können essen, können. Ja, natürlich. Also das wollte ich gerade sagen. Das muss man ja auch schon sagen. Ja, genau. Wer noch nie hier war, der hat keine so Vorstellungskraft. Genau, das auf jeden Fall. Also deswegen wollte ich gerade sagen, wofür sich die Leute dann im Einzelnen entscheiden. Das ist ja dann auch ein bisschen geschmäckterisch, aber es ist natürlich so, generell das Wesen des Varietés war es ja schon früher auch, seitdem es das Varieté überhaupt gibt, ich habe ja gerade die Genese geschildert, dass man auch im Unterschied zu anderen Theaterhäusern, wo man dann eben, sagen wir mal, in der Pause Schlange steht für den Sekt oder die Häppchen, dass man quasi während der ganzen Vorstellung, ja, man sitzt überhaupt auch an Tischen, ja, und dass man kann während der ganzen Vorstellung essen und trinken und auch laufend wieder neu bestellen. Und kriegt es dann auch sofort gebracht. Es gibt ja auch andere Häuser, die machen es anders. Die sagen, okay, du kriegst jetzt vorher, kannst du bestellen, kannst dann während der Show aufessen und austrinken, aber du kriegst nichts Neues mehr bis zur Pause. Bei uns wird laufend gebracht, wenn man das möchte. Und, also die Show ist auch so aufgebaut, dass es auch nicht stört, wenn ein Kellner da durchkommt. Also die machen sich ja leise. Aber das ist, wir haben ja zum Beispiel bei der Show, die wir jetzt gerade haben, der helle Wahnsinn, war bei der vorherigen Show Breaking Mozart, war es aber genauso. Da gibt es dann auch mal 2-3 Passagen, wo wir dann sagen, okay, jetzt wird gerade mal nicht gekellnert. Ja, damit man wirklich bestimmte wichtige Dinge, wo die auch eine gewisse Ruhe brauchen, damit das wirklich nicht so gestört wird. Andererseits muss man aber sagen, unsere Kellner sind das so gewöhnt, sind da so drauf geeignet, dass die doch ziemlich geräuschlos und unsichtbar agieren. Das schaffen die also immer ganz gut, das so hinzukriegen, dass eigentlich die meisten Leute sich eben nicht gestört fühlen. Ja. Weil in der Tat könnte man ja denken, oh Gott, das ist ja voll nervig, da sausen dauernd diese Kellner durchs Bild und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite tun sie einem ja auch was Gutes. Ja. Ja, also insofern, das haben die schon sehr, sehr gut drauf. Wir haben da mehrere Varianten. Also wir verfolgen das Prinzip, dass man bei uns auch erstmal wie in jedem anderen Theater überhaupt erstmal nur das Theaterticket kaufen kann. Und ob man dann bei uns was konsumiert oder nicht, das entscheidet dann der Kunde. Also im Extremfall braucht man hier noch nicht mal eine Brezel zu essen oder ein Mineralwasser zu trinken, kommt aber man auch über den Abend. Sie sitzen klar, an einem natürlich. Tisch und ich meine, genau. Das ist in den anderen Kleinkunsttheatern eigentlich auch so. Genau. Und wie ist es mit was auf der Bühne passiert? Ich habe schon Artistenshows gesehen, also es kam eine Nummer, dann kam eine Überleitung, dann kam eine zweite und das hat sich dann als eine Show zusammen serviert worden sozusagen. Das heißt, Sie haben auch Blöcke, wo Sie sich konzentrieren müssen, wie Sie gerade sagten, und dann einen Moment, wo Sie vielleicht in der Überleitung mit dem Kellner unter Umständen sprechen können. Ja, oder ich meine, es ist ja auch bei jeder Show, gibt es dann immer mal diese Applausstellen, wo dann eben erstmal heftig geklatscht wird oder es muss ein kleiner Umbau stattfinden. Es gibt immer diese Inseln, wo das dann eben wieder geht. Ich wollte es gerade noch zu Ende sagen, also wir bieten das an, erstmal das reine Theaterticket, ja, weil die Show ist dann doch am Ende des Tages das Wichtigste, aber kennzeichnendes Element des Varietés ist auch, dass man eben dieses Gastronomische noch dabei hat, das heißt, die Leute können dann kommen, können à la carte zu trinken bestellen, zu essen bestellen, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, was sie wollen, kann man dann alles à la carte hier vor Ort bestellen, muss man aber nicht. Man kann aber zum Beispiel sogar auch, wenn man das will, ja, und das ist dann eben anders als bei diesen Dinner-Shows, wo du ja immer sozusagen, da kommst du gar nicht rein, ohne dass du quasi automatisch mit dem Showticket auch das Essen schon gekauft und bezahlt hast. Und dann wird es meistens so gemacht, dann wird ein Gang serviert, dann gibt es ein bisschen Show, dann wird wieder der nächste Gang serviert, dann gibt es wieder ein bisschen Show. Etwas anderes Prinzip als bei uns. Und bei uns hat man aber die Option, entweder man kauft nur das Ticket und konsumiert dann à la carte oder lässt es bleiben, oder man kann aber auch vorher schon ein Package erwerben aus dem Ticket und einem Menü. Kann man auch schon vor. Und das kann man dann idealerweise, kommt man dann eine Stunde vorher, isst schon mal die Vorspeise und die Hauptspeise, das Dessert kommt dann in der Pause und dann kann man auch relativ entspannt die Show tatsächlich genießen, weil man dann eben in der ersten Showhälfte nur noch bei seinem Wein oder Champagner oder Cocktail sitzt und dann in der zweiten Hälfte eben auch, dann entzerrt sich das so ein bisschen. Andererseits, die Dinge, die wir à la carte anbieten, sind viele Gerichte so gestrickt, dass man die relativ stressfrei essen kann. Da gibt es zum Beispiel so eine Fingerfood-Komponente, so ein bisschen wie Dim Sum, ja, also so kleine Häppchen aller möglichen Sorten, so ein bisschen, oder wie Tapas, ja, genau, oder eben zum Beispiel Risotto, kann man auch einfach mit der Gabel essen. Also da achten wir dann schon auch drauf, dass das dann, wenn einer während der Show essen will, dass er dann auch tatsächlich das schafft, weil ansonsten besteht tatsächlich ein bisschen die Gefahr, während man isst, verpasst man auf der Bühne was oder guckt man auf die Bühne, wird's Essen kalt. Das versuchen wir den Leuten zu erleichtern, indem wir eben sagen, naja, wenn sie hier ein Menü essen wollen, kommen sie vorher, essen sie Vorspeise, Hauptspeise vorher, als den Menü in der Pause. So, dann gibt's aber natürlich auch noch, wenn die Leute reinkommen, sie haben ja gefragt, gibt's mehrere Möglichkeiten. Der eine geht erstmal zur Garderobe, gibt seinen Mantel ab, der nächste geht gleich an die Bar und trinkt da erstmal nochmal einen und begrüßt vielleicht irgendwelche Bekannten, die dann auch noch eintrudeln. Und während all das so ist, gibt es auch noch bei uns mittlerweile auch eine Institution in dem Haus, der macht das auch quasi, glaube ich, seitdem der Wintergarten überhaupt aufgemacht hat, 92, unser Hausfotograf, der die Besucher fotografiert, ja, immer wenn die reinkommen, und die müssen sich nicht fotografieren lassen, tun das aber gerne, die müssen auch die Bilder nicht kaufen, tun das aber auch gerne, weil der das total irrsinnig drauf hat, in kürzester Zeit, also wie der das so schnell macht, keiner weiß es, aber der schafft es immer, dass die Leute sich auf diesen Bildern alle sehr gut selber gefallen. Ja. Also ich gehöre zum Beispiel auch zu den Leuten, ich kann mich auf Fotos gar nicht ertragen, aber der schafft es immer, dass die Leute diese Fotos total mögen und sich selber mögen auf den Fotos, und das ist toll. Das ist aber auch schon so ein kleiner Entertainment-Komponente. Also dann gibt es auch vor der Show und in der Pause wieder nochmal ein Close-Up-Zauberer, beziehungsweise in den letzten Jahren ist es eigentlich meistens eine Close-Up-Zauberin, die dann eben rumgeht an den Tischen und den Leuten schon mal so kleine Zaubertricks vorführt. Mhm. Close-Up nennt man das deswegen, weil man eben so nah dran ist. Mhm. Wird von manchen Leuten vielleicht nicht so sehr ernst genommen, ist aber eigentlich die Königsdisziplin der Zauberei, weil diese riesige Apparatenzauberei, die dann eben Hans Glock oder David Copperfield machen, das ist eben mehr sozusagen Technik als Zauberei. Und diese Close-Up-Zauberei, das ist eben deswegen die Königsdisziplin, weil du bist wirklich einen halben Meter daneben. Du kannst dieser Person direkt auf die Finger gucken und kommst trotzdem nicht hinter, wie sie es machen. Und das mögen unsere Gäste auch sehr, sehr gern. Also das ist eine Sache, kriegen wir immer wieder gesagt oder schreiben die Leute ins Gästebuch, dass sie den Fotografen toll finden, dass sie die Zauberin toll finden, sodass wir hier schon so ein bisschen Entertainment und Erlebniswert haben, bevor mal die eigentliche Show überhaupt losgeht. Also man nimmt quasi den Abend als genau. eine andere Welt. So, und wem das noch nicht reicht, der kann dann auch gerne noch in den Zauberladen gehen, ein bisschen Merchandising, Programmheft kaufen oder eine Tasse oder, keine Ahnung, Schirm, alles, was wir da haben. Keine Ahnung. Ich sah gerade eine Dame mit Bauchladen, gibt es das? Genau. Noch? Das ist also, die laufen dann auch zusätzlich in der Pause rum. Ja, genau. Toll. Ja, und das auch in ihrem Büro. Das heißt, also da wird wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, alles Mögliche, ja, ja. Ich sehe die Bauchläden da gerade vor Ihnen, genau. Ja, ich hatte mal eine Klassenkameradin, die wollte unbedingt ein Nummerngirl im Zirkus werden. Wissen Sie, es gibt Sachen, die man erträumt und die ja. man, ich weiß nicht, ob Sie mal im weißen Anzug im Zirkus stehen wollten, aber das sind so auch so Sachen, die Kindheitsträume, die man sich dann auch irgendwie vielleicht auch mit Varieté erfüllen kann, wenn man auch als Publikum da ist. Ja, sicherlich. Ich meine, das ist ja unser Metier und natürlich, das ist genau das, was wir wollen, dass wir die Menschen mal so ein bisschen zum Träumen bringen wollen. Oder zumindest auch dazu, dass sie mal so die Mühsal und die ganzen Probleme des Alltags mal so ein bisschen hinter sich lassen. Zumindest mal für die 2-3 Stunden, die sie eben bei uns sind. Ja, man, heutzutage ist es so, man hat fast immer einen wirklich stressigen Arbeitstag und da genügend Dinge, die auf einen einstürmen. Und dann ist es halt einfach gerade mal schön, wenn man mal wohin geht und muss A, nicht wieder über neue Probleme nachdenken. Also wir verhandeln ja jetzt hier nicht jeden Abend irgendwie den Fall oder irgendwelche Shakespeare-Dramen, sondern das würden Sie sicher auch noch dient ja der Erspannung, der Entspannung. Ja, naja, selbst jetzt hier das Thema im hellen Wahnsinn, da steckt ja ein sehr ernster Kern drin, aber trotzdem ja. ist es Entertainment. Also, ja. Wir müssen dazu sagen, wer es nicht kennt, das spielt im Irrenhaus. Also es ist im genau, also, ja. Also damals, wo zu der Zeit, wo es spielt, durfte man noch Irrenhaus sagen. Ja. Heute ist es ja politically nicht korrekt. Ja, aber wenn Sie sagen Cajo voll ja. oder so etwas, ja, ja. dann ist natürlich auch, wie wir alle wissen, dass genau. es Komiker ist oder das ist also auch nicht so. Uns ist aber eben auch Varieté, weil es und quasi es hat auch mit dem alten Wintergarten und dem alten Berlin zu tun, weil diese Hauptperson oder eine der Hauptfiguren, die hat ja diesen Traum, sozusagen eine Revue der 20er Jahre wieder hinzukriegen mit diesen ganzen Verrückten zusammen. Und das gelingt auch ganz furios. Und auch das ist aber auch ein Trend der Zeit. Entweder hüpfen die Leute in die 60er Jahre oder sie hüpfen in die 20er Jahre. Und wie Sie haben, also eben in Berlin, finde ich, eigentlich sind die 20er Jahre ganz heiß gewesen. Und ich glaube, das suchen die Leute auch. Ja. Aber Sie haben natürlich wahrscheinlich auch Berliner, die hierher kommen. Also das sind ja, nicht natürlich nur Touristen, also, sondern ich höre im Publikum auch immer Berliner Stimmen. Ja, das freut mich dann ganz besonders, weil das sind natürlich Leute, die auch in ihrer Stadt die Sachen machen. Das ist ein, das gut, dass Sie das erwähnen. Das ist so ein althergebrachtes Vorteil, was es über den Wintergarten, also den neuen Wintergarten halt gibt, dass hier nur Touristen hergehen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das hat, glaube ich, schon früher, als ich noch gar nicht hier war, nicht so richtig gestimmt. Aber gerade in den letzten Jahren stimmt es gar nicht mehr so sehr. Und ich weiß eben sehr genau, dass gerade in den letzten 4-5 Jahren hier wir, glaube ich, sehr viel mehr Zuspruch von den Berlinern auf jeden Fall gewonnen haben, als es vielleicht vorher, mag es vielleicht wirklich so gewesen sein. Also das hat sich mindestens mal gedreht, wenn es nicht schon immer so war, dass eigentlich doch die Berliner in der Oberhand waren. Natürlich, und da wären wir auch dumm, wenn wir das nicht täten, wenden wir uns auch an die internationale Klientel hier, beziehungsweise überhaupt an alle Nicht-Berliner. Dazu muss man eigentlich wissen, dass bis vor 2 oder 3 Jahren fast alle auswärtigen Besucher, die hier nach Berlin kamen, ob das jetzt klassische Touristen sind oder Leute, die auf Kongressen jetzt hier arbeiten müssen eigentlich oder sonst irgendwas zu tun haben, dass eigentlich die meisten Auswärtigen wiederum Deutsche waren. Mhm. Ja, so, also 90% der Auswärtigen Nicht-Berliner waren eigentlich Deutsche bis vor ein paar Jahren. Jetzt hat sich das gedreht, jetzt sind wir, glaube ich, bei 25-27% schon, dass die quasi, dass die Auswärtigen schon zugelegt haben, genau. Und da achten wir eben auch drauf, dass wir das zumindest entweder ganz sprachlos machen oder zumindest so, dass wenn also da Sprachanteile sind, also zum Beispiel hier in der Show ist ein bisschen Sprachanteil am Anfang speziell auch, aber man kann das trotzdem gut nachvollziehen, weil man immer durch die Handlung das auch unterfüttert hat und wir auch ein bisschen Text, teilweise Text einblenden, damit man das verstehen kann. Und dann Englisch nehme ich an im Moment. Genau, genau. Chinesisch noch nicht. Nee, das nicht, nee. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ist es, wir legen auch Wert darauf, dass wir uns natürlich hier, wir sind hier in Berlin angesiedelt und wir wollen natürlich auch unsere Kunst für die Berliner machen und freuen uns eben gerade, dass in der Tat gerade in den letzten Jahren das sehr, sehr gut funktioniert hat mit dem Zuspruch der Berliner. Also das ist so ein irgendwie, man weiß gar nicht, warum das überhaupt entstanden ist, aber das klebt so ein bisschen an uns. Ich habe neulich in einem Marketing-Seminar gelernt. Ich habe das im Grunde gesagt, sondern ich finde, im Gegenteil, ich suche immer Sachen, die typisch für eine Stadt sind. Ja. Und ich finde, dass der Wintergarten genau das symbolisiert, dass nämlich Dinge, die in dieser Stadt passieren, auch die Geschichte ein bisschen mit betrachten und auch, wie soll ich sagen, das Heimische mit dazu bringen. Und ich meine jetzt nicht Volksbühne, sondern ich meine, dass Berlin immer eine Stadt, wo es relativ verrückt zugehen. Ja, klar. Und das also wichtig, wichtig dabei ist halt aber, dass man eben sozusagen nicht sich in das Retrospektive so begibt. Also wir wollen ja hier eben nicht museal sein, sondern wir sind stolz auf die Vergangenheit, die der Wintergarten sozusagen auch schon der alte Wintergarten. Es gibt ja jetzt weder eine familiäre noch eine juristische Kontinuität zwischen dem alten und dem neuen Wintergarten. Richtig. Das muss aber man ja Name auch dazu. Sitzt. Aber wir geben uns alle Mühe täglich diesem Nimbus und dem Stellenwert, den der alte Wintergarten hatte, auch heute wieder gerecht zu werden. Und da muss man aber eben sagen, man wäre nicht gut beraten, wenn man jetzt sozusagen dauernd von morgens bis abends hier nur 20er Jahre spielen also würde. Ja? Das heißt, wir haben jetzt auch in dieser Show ist es eben gerade ganz wichtig, dass es eben nicht da drin stecken bleibt, sondern dass es eben dann wieder ganz modernes, heute zeitgemäßes im Jahr 2014 Entertainment ist. Weil ansonsten kannst du gerade hier in Berlin, gerade weil hier so viel los ist und die Leute diese riesen Auswahl haben, wenn denen was nicht gefällt, gehen sie halt woanders hin. Sie finden immer was, was auch toll ist. Und deswegen kannst du hier in Berlin, wenn du nur ganz normale Dinge oder so vorhersehbare oder so vordergründige Dinge machst, hast du schon verloren. Und du musst hier auch immer mal gucken, dass du am Puls der Zeit bleibst. Und da geben wir uns wirklich viel Mühe. Und ich glaube, das ist gerade mit dem hellen Wahnsinn ziemlich gut gelungen. Ich hoffe, dass noch berichten zu können, weil ich sie mir heute Abend noch anschauen will. Und ich wünsche Ihnen vor allem, dass da noch 10 Broschüren schon in Ihrem Kopf irgendwo rumgeistern für die nächsten Shows, die dann in den nächsten 5 bis 50 Jahren stattfinden. Ja, ich habe die jetzt nur hier hingelegt, damit man das quasi... Ich möchte Ihnen das wünschen und ich denke, das ist auch schon im Entstehen, denn Sie sind ja ein ständiger Denker über die neuen Dinge, die da kommen werden. Ich darf Ihnen ganz, ganz viel Erfolg wünschen weiterhin danke. Und mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ja, wir danken hier, also ich und mein Team, dass wir uns mal durch meinen Mund hier artikulieren durften. Vielen Wunderbar. Herzlichen Dank. Wir können nur sagen, weiter so, Herr Strecker, und Wintergarten natürlich einer Ihrer Anlaufziele, wenn Sie in Berlin sind. Mit so viel Elan müssten alle Theatermacher dabei sein. Vielen herzlichen Dank, sage ich und sagen wir, das Publikum, für dieses lange Gespräch und für die interessanten Ausführungen zum Wintergartentheater in Berlin. Schauen Sie im Internet, wenn Sie möchten natürlich, und schauen Sie nach der neuen Show. Sie sehen im Blog, in unseren Fotos, dass natürlich da allerhand gleichzeitig läuft, und zu finden ist es unter wintergarten-berlin.de. Dort finden Sie die neuen und die laufenden Shows und allerhand zum Thema Wintergarten. Ich darf mich ganz, ganz herzlich noch einmal bedanken am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen ganzen tollen Tag wünscht, Sie auf Filme noch aufmerksam macht und sich mit Producer Bill Davidson von Ihnen verabschiedet. Viel Spaß noch bei der weiteren Sendung. Tschüss, ciao und seien Sie nett zueinander. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle- und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.heimatabroad.com für nur 12,95 € im Jahr. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience,